Kundgabe 6638. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1956. Begriff Hölle. Neubannung. Gottes endlose Liebe. Auch das verworfenste Geschöpf ist ein Kind meiner Liebe. Und darum gilt ihm meine Sorge gleichfalls unvermindert, dass es einmal zu mir zurückkehrt, wenngleich es einen weit längeren Weg wird gehen müssen, um sich mir und meinem Urwesen anzugleichen. Aber ich lasse es nicht fallen. Und was von meiner Seite aus geschehen kann, das tue ich, um diesem Geschöpf dazu zu verhelfen, dass es sich selbst erkennt und wandelt. Aber der Abstand ist oft so groß, dass die Gegenkraft größeren Einfluss hat und meine Liebeanstrahlung unwirksam bleibt. Und darum kann es auch Ewigkeiten dauern, bis es mir etwas näher kommt. Aber niemals gebe ich es auf. Wenn nun von einer Hölle gesprochen wird, so ist dies die Zusammenballung solcher verworfenen Geschöpfe im jenseitigen Reich, die also schon das Erdenleben hinter sich haben, mit negativem Erfolg und auch im Jenseits stets tiefer gesunken sind, weil sie sich meinem Gegner aufs Neue ergeben haben. Bevor nun eine Neubannung auf den Erdschöpfungen stattfindet, die immer den Beginn einer neuen Erlösungsepoche bedeutet, sind diese Wesen als Anhänger des Satans in Sphären, wo sie ihren schlechtesten Leidenschaften frönen, wo sie sich gegenseitig alles Böse antun und daher ständiger Kampf und Streit ist und wo sie immer wieder schwächere Wesen in ihr Bereich zu ziehen suchen. Sie also im Auftrag meines Gegners alles tun, was sie stets tiefer sinken lässet. Es sind keine begrenzten Orte, es ist gleichsam die Hölle überall dort, wo sich solche tief gesunkene Wesen zusammenfinden, wo sie gegeneinander wüten, weshalb auch auf der Erde von Hölle und Höllenzuständen gesprochen werden kann, wo Menschen mit teuflischer Gesinnung sich anfeinden und in jeder Weise Unheil stiften. Und alle diese Wesen sind dennoch meine Geschöpfe, mit denen ich Erbarmen habe und die ich von ihrer Sünde und Gebundenheit an meinen Gegner befreien möchte, denn sie stehen noch voll und ganz unter dem Einfluss dessen, der sich wider mich erhob und der auch alle von ihm erschaffenen Wesen wider mich auflehnte, so dass auch sie abfielen und unglückselig geworden sind. Aber es waren auch meine Kinder, weil meine Kraft sie erstehen ließ, die unbeschränkt durch meinen Gegner strömte und ihn erst zum Erschaffen jener Wesen befähigte. Darum gehört auch jenen Geschöpfen meine Liebe, und ob sie noch so tief gesunken sind, was euch Menschen nun auch erklären wird, warum eine Neuschöpfung der Erde vor sich gehen muss. Denn ich gedenke ebenso jener unglückseligen Geschöpfe in der tiefsten Tiefe wie die Menschen auf der Erde. Ich will auch ihnen wieder einen Weg bereiten, die schon endlos lange schmachten in der Gewalt meines Gegners. Ich will sie ihm entwinden und wieder neu binden in der festen Form, auf dass auch ihr Weg wieder aufwärts gehe, auf dass ihr Widerstand langsam nachlasse, den sie noch in stärkstem Maß mir leisten. Die Liebe zu dem Gesunkenen ist unverändert und sie wird auch niemals nachlassen. Anders aber als durch Neubannung in Erdschöpfungen ist meine Liebe nicht zu beweisen. Anders ist auch kein Erfolg oder keine Rückkehr dessen möglich. Und daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit einer Umgestaltung der Erde, wie ich sie euch verkünde, stets und ständig. Es ist nur Liebe, die mich zu allem Wirken und Walten im Universum bestimmt, auch wenn ihr Menschen keine Liebe darin erkennen könnet. Einmal werdet auch ihr meinen Heilsplan begreifen und Lob und Dank singen dem, der auch euch herausgeführt hat aus Nacht und Tod, der alle Wesen selig machen will, die aus ihm hervorgegangen sind, und der auch mit unveränderter Liebe dessen gedenket, das seine Hilfe am dringendsten benötigt, weil sein Gegner es gefesselt hält. Amen.